Deutschlandfunk Soundcheck. Like a silent ray of sunlight catching in my eyes. Hier ist immer noch der Soundcheck im Deutschlandfunk. Im Studio ist heute Günter Jansen und bis 3 Uhr bleibt unser Thema David Crosby und seine lange Karriere. Geboren wurde David Crosby am 14. August 1941 in Los Angeles. Er ist also gerade 61 Jahre alt geworden. Sein Vater Floyd Crosby war ein bekannter Filmemacher, mit Preisen ausgezeichnet. David Crosby interessierte sich von klein auf immer schon für die Musik, suchte schon früh Anschluss an die damals im Entstehen begriffene Folk-Szene, spielte Gitarre bei einer Gruppe namens Les Baxter Balladeers, hatte mal ein Folk-Duo zusammen mit seinem Bruder, trat auch solo auf in kleinen Clubs in Los Angeles, bis er 1963 die beiden anderen Sänger der Byrds, McGinn und Clark, traf. Erst als Jet-Sets, dann Beef-Eaters, schließlich wurden daraus die Byrds. David Crosby hat in Interviews immer sein breites musikalisches Interesse betont, also neben den traditionellen Folksongs vor allem Jazz und später besonders Ravi Shankar. Er war immer offen für die verschiedensten Einflüsse und ich glaube auch, die beiden Stunden heute zeigen, dass seine Lieder oft etwas anders sind als normale Popsongs. Sie haben oft ganz merkwürdige Akkorde, Harmonien und gehen manchmal eine andere Richtung, als man denkt. Zu Beginn dieser zweiten Stunde eben ein Crosby-Stück aus seiner Zeit mit den Byrds, It Happens Each Day, aufgenommen im Dezember 1966. Und jetzt gleich noch ein ganz typischer Crosby-Song, wenn man so will. Diesmal vom ersten Crosby, Stills & Nash-Album, und zwar Guinevere. Thank you.

Das Titelstück des zweiten Crosby, Stills, Nash Albums. Neil Young war inzwischen dazugekommen, also Crosby, Stills, Nash and Young. Das Album Déjà Vu. David Crosby hat unter anderem dieses Titelstück beigesteuert. Ich sagte vorhin schon, alle vier starteten Solokarrieren neben ihrer Arbeit in der Band. Stephen Stills, Crosby selbst, Graham Nash und natürlich Neil Young. David Crosby hat bei mehreren Neil Young-Alben mitgewirkt. Harvest, Time Fades Away, On the Beach oder hier gleich Zuma von 1975. Bei einem Stück sind alle zusammen. Crosby, Stills, Nash auf Neil Youngs Stück Through My Sails. City lights into paradise. I soar, unable to come down for reasons I'd ignore. Total confusion, disillusion. New things I'm sails, it feels

Crosby, Stills and Nash, mit oder ohne Young, ist ja eine Gruppe, die es bis heute gibt, mit Pausen. Mal eine neue Platte, dann wieder lange Zeit gar nichts. In diesem Jahr gaben sie gerade Konzerte in den USA. Nach dem Live-Doppelalbum von 1971, Four-Way Street, war zum ersten Mal für einige Jahre Schluss. David Crosby tat sich für mehrere Alben mit Graham Nash zusammen. 1977 nahmen sie ein Live-Album auf, davon eben The Lee Shaw. Natürlich habe ich auch bei diesem Duo Crosby-Nash einen Crosby-Song ausgewählt, The Lee Shaw. Vor diesem Live-Album hatten die beiden schon drei Studioalben hinter sich, zum Beispiel 1975 Wind on the Water. Aus diesem insgesamt zweiten Crosby-Nash-Album hier Bittersweet. Love dangles by a thread. Here is a climber. He cannot find his eyes. And the fallen woman, wishing she was dead. Thank you. to know. It should be perfectly clear. You see, just beneath the surface of the mud, there's more mud here. Surprise. Is there anything you want to know on any subject at all? I've got time for one more question here before I fall. Is there anything at all? Ziemlich überraschend erschien 1977 ein neues Studioalbum, CSN, also Crosby, Stills, Nash, ohne Neil Young, daraus eben Anything at All. Zu dieser Zeit wurde es mit David Crosbys gesundheitlichen Problemen schon langsam schlimmer. Alkohol, Drogen. Wenn man sich Listen zusammenstellt, wann er mit wem zusammengespielt hat, ob seine eigenen Projekte oder als Sessionmusiker für viele andere, da sind unter anderem dabei Jackson Browne, Art Garfunkel, Elton John, Carole King, James Taylor, Gary Wright, viele andere. Ende der 70er Jahre wird das langsam weniger. Er bekam auch richtig Ärger mit den Behörden, wurde angeklagt und auch verurteilt wegen unerlaubten Waffen- und Drogenbesitzes, musste eine Drogenentziehungskur machen, haute aus der Klinik ab und musste schließlich ins Gefängnis. Dort saß er vom Dezember 1985 bis zum August des folgenden Jahres. Noch zwei weitere persönliche Tiefschläge. 1994 verlor er sein Haus in Los Angeles durch das schwere Erdbeben damals. 1995 gab seine Leber ihren Geist auf, Hepatitis C. Eine Lebertransplantation war die letzte Rettung und er hat überlebt. Und wie? 1998 erschien das erste Album von CPR, David Crosby, Jeff Pepper und James Raymond. Ich sagte in der ersten Stunde, sein Sohn James Raymond, den er zur Adoption gegeben hatte und erst 30 Jahre später wieder traf und dann auch noch eine Gruppe mit ihm aufmachte. CPR, also hier mit Somehow She Knew. Into focus, and he woke up with room service at the door, and he wondered why he never spoke of about all of that fear before. Was standing just an inch behind him, a shadow stalking by his side. I think it was afraid would find him and wash him away in the tide. Somehow she knew why I was crying. She knew just which fear I had not faced. In her eyes, I could see where I was lying to myself. And it passed, and she gently traced to where the man in the morning said, "Is it all right if I miss her tonight?" And that man felt just like me. They say a wolf in a trap will chew off his own leg. I guess I did the same. It's what you do with a thing you can't handle, a picture you just can't frame. From somewhere deep in that movie, she opened the door in my chest and delicately took out a death that had never been laid to rest. Somehow she knew why I was crying. She knew just which fear I had not. In her eye, I could see where I was lying to myself, and a path that she gently traced to where the it all right if I miss her tonight? And that man felt just like me. Is it all? Miss her tonight, and that man felt just like me. Crosby, Pevar, Raymond, CPR, eben aus ihrem Debütalbum 1998, das Stück Somehow She Knew. Im letzten Jahr erschien das zweite Studioalbum dieser Gruppe, Just Like Gravity, benannt nach diesem Crosby-Lied. Solo, David Crosby, akustische Gitarre und Gesang, Just Like Gravity.

how to hide behind a bitter wall of blue. But you die inside if you choose to hide. So I guess instead I love you. Zwischen diesen beiden Aufnahmen lagen 35 Jahre. Zuerst CPR 2001, Just Like Gravity. Danach die Birds 1966, Everybody's Been Burned. Aber beide Lieder sind, finde ich, gar nicht so weit voneinander entfernt. Dieser bestimmte Crosby-Touch, wenn man so will. Immer leicht melancholisch und meist ziemlich ernst. Das nächste Stück steigert diese Intensität noch. Kurz vor den Aufnahmen zu seinem ersten Soloalbum If I Could Only Remember My Name starb seine Freundin Christine Hinton bei einem Autounfall. Graham Nash hat mal gesagt, David Crosby sei nie mehr derselbe Mensch von früher gewesen, nachdem er die Leiche seiner Freundin gesehen hatte. Ganz unter diesem Eindruck ist das Album entstanden und besonders das letzte Stück, eine Art Choral, I Swear There Was Somebody Here. David Crosby hat es ganz spontan im Studio aufgenommen, eine Art Requiem, nur eine Minute 20 lang bzw. kurz. David Crosby im Andenken an seine gerade gestorbene große Liebe. In a blindfold, tenfold more than I've invested. Now sight. I have traveled beveled mirrors in a fly crawl. Losing the reflection of a fight. But like a compass seeking north, there lives in me a still, sure spirit part. Clouds of doubt are cut asunder by the lightning and thunder shining from the compass of my heart. I have pulled the frantic flight of back wings. Like a fish out of the water. Waiting for the mercy of the cat. But like a compass seeking north, there lives in me a still, sure spirit part. Clouds of doubt are cut asunder by the lightning and the thunder shining from the compass of my heart. Wir haben im Laufe dieser 2 Stunden über David Crosby und seine lange Karriere viele ältere Stücke gehört. Ganz natürlich bei jemandem, der seit Mitte der 60er Jahre Platten gemacht hat. Zunächst mit den Byrds, dann Crosby, Stills, Nash and Young, Crosby and Nash oder Crosby Solo. Als Sessionmusiker, Backgroundsänger, dann die späte, neue Gruppe CPR. Ganz zum Schluss nochmal 2-mal Crosby, Stills, Nash and Young, aber nicht von ihren famosen ersten Alben, sondern eben 1988 vom Album das Crosby-Stück Compass. Im Text erzählt er von seinen 10 verplemperten Jahren. Worauf sich das bezieht, habe ich vorhin gesagt. Drogen, Waffen, Reha, Flucht, Gefängnis. Ganz bis zum Schluss jetzt noch etwas aus dem letzten neuen Studioalbum von Crosby, Stills, Nash and Young. Es erschien 1999, Looking Forward. Und auch hier habe ich natürlich eine David Crosby-Komposition rausgepickt, Dream for Him. Damit geht dieser Soundcheck für heute zu Ende. Aus dem Studio verabschiedet sich Günther Jansen. Ich wünsche eine gute Nacht. How am I gonna explain it to him? What am I gonna say when it's something that grim? How the hell do you tell them there comes an end? How you gonna handle it, still be their friend? How do you explain this world we face to all of the innocents we brought to this place. These are the questions, stand in a row. I'm not satisfied with the answers I know. What are you going to say to those eyes? I can't even get close to the lies. They're easier to tell. You just say, oh well, I'll explain it when he's older. Somehow that's colder than I wanna be. I am uncomfortable lying to a child. Feels like building a trap for something wild. Feels like building your house on the sand and expecting the ocean to let it stand. Somehow I must come up with better stuff. You see, I'm just not satisfied with all that simplified guff that they shovel at the kids by the handful. The candy they buy at a stand for, the flags by the side of the road. Not good for them to handle that load of crap like they do.